Hans-Werner Sinn bezeichnet die Möglichkeit, Target-Kredite aufzunehmen, als einen Konstruktionsfehler des Euro als Gemeinschaftswährung, den die europäische Schuldenkrise schonungslos offengelegt hat. Sie lädt zur Selbstbedienung der kreditschwachen Mitglieder des Euroverbundes auf Kosten der stärksten Euro-Länder ein, führt zu extrem hohen Außenschulden, verzerrt die Kapitalallokation und untergräbt die Fähigkeit der EZB, die Volkswirtschaften der Länder, denen das zusätzlich geschaffene Geld zufließt, mit ihrem Hauptrefinanzierungssatz, Ausleihzins, zu steuern. Sinn verweist auf das Beispiel der USA. Dort müssen die 12 Distrikt-Zentralbanken die negativen Salden des Inter-District Settlement Account, der das Analogon der Target-Schulden ist, jedes Jahr im April mit goldgedeckten oder anderen marktgängigen normalverzinsten Papieren bezahlen. Erfolg? Im amerikanischen System liegen die den Target-Forderungen vergleichbaren Verrechnungssalden der District Feds bei rund 2% des BIP. Die Target-Forderungen im Euroraum liegen dagegen heute schon bei 9% des BIP. Sie sind also relativ gesehen mehr als viermal so hoch wie in den USA. Während die Notenbanken von Portugal oder Griechenland amerikanische District Feds, so hätten sie gar nicht erst die Kredite vergeben können, die im Eurosystem das Zustandekommen so hoher Salden verursacht haben. Die im Target-System notwendige Besicherung von Forderungen ist keine vergleichbare Restriktion. Nicht überzeugend ist vor diesem Hintergrund die Argumentation des für die Zahlungssysteme zuständigen Vorstandsmitglieds der Bundesbank, Karl Ludwig Thiele. Obergrenzen für Target-Salden würden die Ausführung von Zahlungen über Target 2 in Frage stellen und die Möglichkeiten des Wirtschaftsraums begrenzen. Kehren wir zurück zum Beispiel des Bayerischen Waldes aus den 50er Jahren. Völlig absurd erscheint uns die Vorstellung, dass die Landeszentralbank in Düsseldorf durch Kredit an die Landeszentralbank in München übermäßige Importe in den Bayerischen Wald finanziert hätte. Aber genau so wirkt gegenwärtig das europäische Target-2-System. Wann sich diese Target-2-Salden wieder auflösen, ist gegenwärtig ungewiss. Für die Bundesbank erwächst daraus so lange kein Risiko, als man von einem Fortbestehen des Eurosystems mit den gegenwärtigen Mitgliedsländern ausgehen kann. Sollten aber einzelne Länder austreten oder die Banken dort zahlungsunfähig werden, dann käme es zu Forderungsausfällen, die entsprechend dem Kapitalanteil beim Eurosystem zu 27% von der Bundesbank und damit von Deutschland getragen werden müssten. Wenn derartige Salden zwischen den nationalen Notenbanken begrenzt wären, dann hätten sich die Importeure der Schuldnerländer eben eher Kredit am Markt besorgen müssen. Damit wären die Krisensignale früher dagewesen und möglicherweise hätte die Beschränkung der Möglichkeit für Importe Kredit zu bekommen überfällige Anpassungsprozesse in den Ländern mit übermäßigem Leistungsbilanzdefizit eher eingeleitet. Der ehemalige Präsident der Deutschen Bundesbank und ihr langjähriger Chefvolkswirt Helmut Schlesinger kritisiert die durch das Target-2-System mögliche folgenlose Defizitwirtschaft und bedauert: Es ist offensichtlich, dass für Länder mit hohen Zahlungsbilanzdefiziten der Zwang zum Abbau des Ungleichgewichts insoweit entfällt, als die Finanzierung des Defizits automatisch über das Target-2-System ermöglicht wird. Solange Importeure in Ländern wie Portugal oder Griechenland über ihre Banken Rückgriff auf den Aufbau von Verbindlichkeiten im Target-2-System haben, ist es so, als ob bei nationaler Währung die Notenbank Rückgriff auf Devisen hätte. Dank dieser vom Euro vermittelten Geldillusion gibt es nicht die Signalwirkung schwindender Devisenvorräte, die normalerweise entweder eine Anpassung der Wechselkurse oder eine restriktivere Notenbankpolitik nach sich zöge und in den vergangenen Jahren schon längst nach sich gezogen hätte. Überschussländer wie Deutschland scheinen sich mit dem Euro de facto in eine Falle begeben zu haben, weil das Eurosystem keine Vorkehrungen trifft, die den Defizitländern die Betätigung der Notenpresse verwehrt. Den letzteren wird damit de facto die Rolle eines Reservewährungslandes zugestanden. Wie gegen Ende des Bretton Woods-Systems den USA, so gelingt es heute den GIPS-Ländern, auf diese Weise einen Zustrom an Kapital aus anderen Ländern zu erzwingen, der diese einem unkontrollierten Haftungsrisiko aussetzt.